Erster, denn das Himmelreich ist wie ein Gutsherr, der früh am Morgen losging, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Zweiter, nachdem er sich mit den Arbeitern auf einen Denar für den Tag geeinigt hatte, schickte er sie in seinen Weinberg. Dritter, als er um 9 Uhr morgens wieder ausging, sah er andere Leute untätig auf dem Marktplatz stehen. Vierter, er sagte zu ihnen, geht auch ihr in den Weinberg, und ich werde euch geben, was fair ist. Fünfter, sie gingen dorthin. Er ging dann noch einmal um 12 Uhr mittags und um 3 Uhr nachmittags hinaus und machte dasselbe. Sechster, als er aber um 5 Uhr nachmittags ausging, fand er noch andere Leute dort stehen und fragte sie, warum steht ihr hier den ganzen Tag untätig herum? Siebter, sie antworteten ihm, weil uns niemand eingestellt hat. Er sagte zu ihnen, geht auch ihr in den Weinberg. Achter, als es Abend wurde, sagte der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter, ruf die Arbeiter und zahl ihnen den Lohn aus, beginnend mit den Letzten bis zu den Ersten. Neunter, als die Arbeiter, die um 5 Uhr nachmittags eingestellt wurden, kamen, bekam jeder von ihnen einen Denar. Zehnter, als die ersten Arbeiter kamen, dachten sie, sie würden mehr bekommen, aber auch sie erhielten jeder einen Denar. Elfter, als sie ihren Lohn erhielten, beschwerten sie sich beim Gutsherrn. Zwölfter, sie sagten, diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet, und du hast sie uns gleich behandelt, obwohl wir die schwere Arbeit und die Hitze des ganzen Tages ertragen haben. Dreizehnter, er antwortete einem von ihnen, Freund, ich tue dir kein Unrecht. Hast du dich nicht mit mir auf einen Denar geeinigt? Vierzehnter, nimm dein Geld und geh. Ich möchte diesem letzten Arbeiter aber genauso viel geben wie dir. Fünfzehnter, darf ich mit meinem Eigentum nicht tun, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich großzügig bin? Sechzehnter, so werden die Letzten die Ersten sein und die Ersten die Letzten. Denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. 17. Als Jesus nach Jerusalem ging, nahm er die 12 Jünger beiseite und sagte ihnen unterwegs, 18. Seht, wir gehen nach Jerusalem, und der Menschensohn wird den Hohenpriestern und Schriftgelehrten übergeben werden, die ihn zum Tode verurteilen werden. 19. Sie werden ihn den Nichtjuden übergeben, damit sie ihn verspotten, auspeitschen und kreuzigen. Aber am dritten Tag wird er wieder zum Leben erweckt werden. 20. Danach kam die Mutter der Söhne des Zebedäus zusammen mit ihren Söhnen zu Jesus. Sie kniete sich nieder und bat ihn um etwas. 21. Er fragte sie, was möchtest du? Sie sagte zu ihm, sag, dass diese meine zwei Söhne in deinem Reich einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen sollen. 22. Jesus antwortete, ihr wisst nicht, was ihr da verlangt. Könnt ihr den Leidensweg gehen, den ich gehen werde? Sie sagten zu ihm, ja, das können wir. 23. Er sagte zu ihnen, meinen Leidensweg werdet ihr zwar gehen. Aber die Plätze zu meiner Rechten und Linken kann ich nicht vergeben, diese sind für die bestimmt, denen sie von meinem Vater vorbereitet wurden. 24. Als die anderen 10 Jünger das hörten, wurden sie ärgerlich über die zwei Brüder. 25. Jesus rief sie aber zu sich und sagte, ihr wisst, dass die Herrscher der Völker ihre Leute unterdrücken und die Mächtigen sie hart behandeln. 26. Bei euch soll es aber nicht so sein. Sondern wer unter euch wichtig sein will, der soll euer Diener sein. 27. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll euer Sklave sein. 28. So wie der Menschensohn nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. 29. Als sie Jericho verließen, folgte ihm eine große Menschenmenge. 30. Und siehe, zwei blinde Männer saßen am Weg. Als sie hörten, dass Jesus vorbeikam, riefen sie, Herr, hab Mitleid mit uns, du Sohn Davids. 31. Die Menschenmenge sagte ihnen aber streng, sie sollten still sein. Doch sie riefen nur noch lauter, Herr, hab Mitleid mit uns, du Sohn Davids. 32. Jesus blieb stehen, rief sie zu sich und fragte, was wollt ihr, dass ich für euch tun soll? 33. Sie sagten zu ihm, Herr, wir möchten, dass unsere Augen geöffnet werden. 34. Jesus hatte Mitleid mit ihnen, berührte ihre Augen, und sofort konnten sie sehen und folgten ihm.